Was gibt es jetzt? Warum geschieht nichts? Weil wir auf Hans und Heinrich warten. Dieses Warten habe ich schon satt. Dass Heinrich nicht da ist, wundert mich sehr. Das ist nicht seine Art. Dass Hans nicht da ist, ist kein Wunder. Er lässt oft auf sich warten. Ich finde das gemein. Es ist unerhört. Manieren haben junge Leute heutzutage. Nehmen Sie es nicht so tragisch.